Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute. For who you are. Für wer du bist. For your wisdom. Für deine Weisheit. And your plan throughout the ages. Plan durch alle Zeitalter. We pray that you bless this message in Jesus' name. Bitte segne diese Botschaft in Jesu Namen. Amen. Let's go back to 1 Corinthians chapter 1. Gehen wir zurück zum 1. Korinther Kapitel 1. Last week we talked about the wisdom of God and the power of God. Letzte Woche haben wir gesprochen über die Weisheit und über die Macht Gottes. And if we read 1 Corinthians 1:18, wenn wir lesen 1. Korinther 1:18, but actually starting with verse 17, schon mit 17 beginnen. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Baptism is important, of course. Taufe ist wichtig. But they were emphasizing the person who was doing the baptism. Aber sie haben zu sehr sich konzentriert auf diese Person, die die Taufe durchgeführt rather than the baptism itself. Als auf die Taufe selber. So Paul says, Paulus sagte, for Christ did not send me to baptize but to preach the gospel. Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Not in cleverness of speech. Nicht mit Redeweise. So that the cross of Christ would not be made void. Damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Think of that for a moment. Überleg da mal. What is it about cleverness of speech that makes the cross of Christ empty? Was ist in der Redegewandtheit dabei, die das Kreuz Christi zunichte macht? Because it's a contradiction. Weil das ist ja ein Widerspruch. Because here's a person who is full of himself. Hier ist eine Person, die ist gefüllt mit sich selbst. Preaching about the cross, die über das Kreuz predigt, which speaks about emptying yourself. Das aber wiederum eigentlich darüber spricht, sich zu entäußern, also leer so zu machen. His whole demonstration is a contradiction to the very thing he's saying. Also dessen Demonstration ist eigentlich ein totaler Widerspruch zu dem, was er sagt. And this emptying of ourselves, und dass sich entäußern, and that God would empty himself, das Selbst entleeren und dass Gott sich auch sich des seines Selbst entleert hat. In Philippians chapter 2, in Philipper Kapitel 2, this is foolishness to the world. Das ist Dummheit in den Augen der Welt. Narrheit, right? Narrheit, ja. Right. Verse 18. Vers 18. For the word of the cross is foolishness to those who are perishing. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. To us, uns aber, who are being saved, die errettet werden. Right? This is an active, this is repeating action. Das ist etwas, was sich ständig wiederholt. It doesn't mean that I keep getting saved. It just means that people around us keep getting saved. Das heißt, dass ich nicht immer errettet werde, sondern Leute um uns herum werden ständig errettet. To us who are being saved. Die gerettet werden. I got saved today and he's getting saved tomorrow. Das heißt, ich wurde gestern gerettet, last week. Du heute und der andere morgen. To us who are being saved. Uns gegenüber, die gerettet werden. It is the power of God. Ist es die Macht Gottes. Wow. The power of God. Die Macht Gottes. Okay. Verse 21. Gottes Kraft. For since in the wisdom of God the world through its wisdom did not come to know God. Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte. The wisdom of the world is self-realization. Die Weisheit der Welt ist Selbsterkenntnis. Get to know who you are. Lerne dich selbst kennen. And through that you never come to know God. Und dadurch wirst du Gott nie kennenlernen. God was pleased through the foolishness of the message preached to save those who believe. Hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten? Wow. For indeed Jews ask for signs and Greeks search for wisdom. Und weil denn Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, but we preach Christ crucified, to Jews a stumbling block and to Gentiles foolishness. Predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. But to those who are the called, den Berufenen selbst aber, now there's an article before called, we are the call. Da ist ein Artikel davor. Das heißt, wir sind die Berufenen. Now, the picture is, I think, is kind of like this. So, das Bild ist ungefähr dahingehend. There's a lot of kids in the kindergarten. Es gibt viele Kinder im Kindergarten. And you're there to feed them all. Und du sollst sie alle etwas zu essen and geben. And you feed them all. Und du gibst ihnen zu essen. But only some of them eat. Aber nur manche essen. These are the fed. Das sind die Versorgten. Who ate today? Wer hat gegessen heute? These are the fed. Die Versorgten. We fed them all, but these are the fed. Sie haben alle zu essen bekommen, aber hier sind die Versorgten. Those didn't eat. Die anderen haben nicht gegessen. These are the fed. Das sind die Versorgten. We are the called. Wir sind die Gerufenen. God called many, few are chosen. Gott hat viele gerufen, wenige sind auserwählt. We responded in faith. Wir haben im Glauben geantwortet. Now we are the called. Jetzt sind wir die Berufenen. Okay, now go to chapter 2. Kapitel 2. When I came to you, brethren, I did not come with superiority of speech. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede or of wisdom oder Weisheit proclaiming to you the testimony of God. Das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Here's our verse. Und das ist unser Vers. For I determined to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. I'm not interested in anything else. Was anderes interessiert mich nicht. I don't care about anything else. Was anderes macht mir keine Sorge. I'm not impressed about anything else. Was anderes beeindruckt mich nicht. All I want to see, alles was ich sehen will, is Jesus Christ in your lives. Jesus Christus in eurem Leben. I want to see the same attitude that was in Christ in you. Ich will die gleiche Einstellung, die in ihm war, in euch sehen. Jesus humbled himself and was completely dependent on the Father. Jesus demütigte sich und war völlig abhängig vom Vater. He said, "Father, not my will, but thy will be done." Er sagt, Vater, nicht mein Wille, sondern deiner möge getan werden. I do nothing of myself. Aus mir selbst tue ich nichts. Except what the Father tells me. Nur das, was der Vater mir sagt. And this is what I want to see in this church. Und das will ich in dieser Gemeinde sehen. And so we want to see in this church. Und das wollen wir in dieser Gemeinde auch sehen. Now this morning in the kindergarten I was doing the devotional. Ich habe eine Andacht heute Morgen im Kindergarten gemacht. And I was mentioning a principle that I've come across lately. Und da habe ich ein Prinzip erwähnt, das ich erst letztlich entdeckt habe. The principle of formal authority versus moral authority. Das Prinzip wegen der, also der formalen Autorität gegenüber der moralischen Autorität. Now yesterday in Discovery 4 we were discussing the four gospels. Gestern haben wir in Discovery 4 die vier Evangelien besprochen. How in the Gospel of Matthew Jesus is the King of Kings. In Matthäus sehen wir den König der Könige. In Mark he's the servant of all. In Markus der Diener aller. In Luke he's the friend of sinners. In Lukas ist er der Freund der Sünder. And in John he's the son of God. In Johannes ist er der Sohn Gottes. What does this represent that he's the King of Kings? Was repräsentiert ihn als König der Könige? How many would say it represents him as the leader? Wer würde sagen als der Führer? Das Raise zeigt ihn als Führer. He's the leader. Er ist der Führer. How many would raise Wie viele their würden hands? Ihre Hände heben? Raise your hands. Hebt eure Hände. Yeah. Okay. I used to think that. So dachte ich auch. For a long time. Lange. And I thought in the Gospel of Mark he's a servant of all, so he's the worker. Aber in Markus ist er doch der Arbeiter und der allen dient. The leader, the worker. Der Führer, der Arbeiter. But then suddenly it hit me. Dann hat es mich berührt auf As einmal. The King of Kings, als König der Könige. He is in formal authority. Ist in formeller Autorität. As a manager. Als Manager. And as the servant of all. Und als der Diener aller, he is in moral authority. Ist er in moralischer Autorität. As the leader. Als der Führer. The servant of all is the leader of all. Der Diener aller ist der Führer aller. Now there's these two authorities are very important and they affect our relationships. Diese zwei Autoritäten sind sehr wichtig und beeinflussen unsere Beziehungen. Management is very important. Management ist wichtig. But we don't manage people. Aber wir managen Leute nicht. We manage things. Wir managen Dinge. We lead people. Wir führen Leute. If you manage people, wenn du Leute you are living managst, in the age before Noah. Dann lebst du im Zeitalter vor dem Noah. No, I'm making a joke. But ich you are living in what is called the industrial age. Dann lebst du im industriellen Zeitalter. We have come out of the industrial age. Wir sind aus dem industriellen Zeitalter herausgekommen. We are now in the knowledge age. Wir sind jetzt im Wissenszeitalter. That means that suddenly, dass auf einmal, a person who knows something is worth 50 times more than a machine. Eine Person, die etwas weiß, ist auf einmal 50 mal wertvoller als eine Maschine. There were four ages. Es gab there vier was Zeitalter. The age of hunting and gathering in America. Das Zeitalter der Jagd und des Sammelns. You know, Daniel Boone and all these guys, great hunters. Daniel Boone und diese ganzen Jäger. They'd shoot a deer and they'd eat berries. Ja, die haben wild geschossen, von Bären gelebt. Pick an apple. Äpfeln geerntet. Eat some roots. Haben Wurzeln they'd gegessen. They'd hunt beaver and everything imaginable. Haben die Biberfallen gestellt und so weiter. They'd eat, you know, whatever, plants. Haben gepflanzt and then the und farmers came. Dann kamen die Bauern. And the family farm could produce 50 times what the hunter-gatherer could produce. Und der Bauernhof einer Familie konnte 50 Mal mehr produzieren, als was ein Jäger hätte produzieren then können. The industrial age came. Jetzt kommt das industrielle Zeitalter danach. And a company or a firm eine Firma could produce with its machines kann mit ihren Maschinen 50 times what the family farm could produce 50 mal mehr produzieren als was jetzt diese Bauernfamilie hätte tun können until the family farm became industrialized bis dann auf einmal diese Familie dieser Bauernhof industrialisiert wurde but now in the knowledge age jetzt aber im Wissenszeitalter the person who knows die Person, die das weiß und in Wissen und Erkenntnis wächst, kann aber 50 Mal mehr produktiv sein als eine Maschine. In dieses Zeitalter kommen wir jetzt hinein. Und das Problem ist, und das siehst du hier auch in diesem Land, dass Menschen einander wie Maschinen behandeln. Because it's a formal authority. Weil es ist eine formelle Autorität. Formal authority is management. Formelle Autorität ist Management. It's very important. The country runs on formal authority. Das Land hängt ab von der formellen There's Autorität. Laws and bylaws es gibt and statutes Gesetze and everything imaginable. Und Paragraphen und alles These Mögliche. Are all important. Das ist so wichtig, ja. Traffic lights and stop signs. Zum Beispiel die Lichter, all die Ampeln. Formal authority. Alles formelle Autorität. But you cannot lead people through formal authority. Man kann Leute mit formeller Autorität nicht führen. It comes through moral authority. Sondern durch moralische Autorität. And this is what we see here. Und das sehen wir hier. Moral authority cannot exist where there's no trust. Moralische Autorität kann dort nicht existieren, wo kein Vertrauen herrscht. So Jesus would come. Jesus würde kommen. And become a carpenter. Und wird ein Zimmermann. Not a Pharisee. Nicht ein Pharisäer. Not in the Sanhedrin. Nicht ein Sanhedrin, also obersten Rat. He would come with no formal authority. Er würde ohne jegliche formellen Autorität kommen. Of that land. Right? In diesem Land. Of course he was from the tribe of David. Ja, er war vom Stamm Judas. Right from David's descendant. Direkt abstammend von David. But as far as the people of that time he had no formal authority. Doch was seine Umgebung anbelangte, keine formelle Autorität. And he came to prove something and to show something. Und er kam etwas zu beweisen. The greatest among you will be the servant of all. Der größte unter euch wird der Diener aller sein. And through moral authority. Und durch moralische Autorität. And by moral authority I mean by what he imparted from his life. Mit dem, was er mit seinem Leben aufdrückte auf die anderen. He changed history. Inspirierte. Dadurch veränderte er die Geschichte. He is the servant of all. Er ist der Diener aller. He is the Lord of lords. Er ist der Herr der Herren. The King of kings. King, König der Könige. We will worship him forever. Für immer werden wir ihn anbeten. And where there's moral authority, there's trust. Wo es eine moralische Autorität gibt, da herrscht Vertrauen. And this is what he calls us to do. Und dazu beruft er uns, to trust him. Ihm zu vertrauen. I've died on a cross for you. Ich starb an einem Kreuz für euch. I've earned your trust. Ich habe euer Vertrauen verdient. I was sinless. Ich war ohne Sünde. I did not come of my own will. Ich habe nicht aus eigenem Willen gehandelt. Trust me. Vertraut and mir. I'll save you. Und ich rette euch. Trust me. And I'll save Vertraut mir und ich errette euch. Now they're doing this new thing in New York City. Das Neueste in New York Stadt ist Folgendes. And they're doing it in different parts of the world, in New Orleans. Man macht's auch in New Orleans in verschiedenen Plätzen. They are empowering police officers. Es werden Polizeibeamten werden ermächtigt. Till now, police officers, for the most part, bis jetzt haben die meisten Polizeibeamten have been managers. Waren Manager. They would go out on the street. Die gehen auf die Straße raus. And their whole purpose was to catch a crime. Und sie sollten halt Verbrechen aufspüren. No, to catch a crime. eine, to catch a crime. Ja, also eine, to catch a crime. Einen Kriminellen fangen. This is, the wording is so important here because I'm defining things very, very accurately. To catch a crime. Someone is coming out of a bank and I catch them. Den Kriminellen fangen. Yeah. Right? Very simple. I ja, catch a crime. Den Kriminellen I catch fangen. A criminal. Yeah. I catch a criminal. Den Kriminellen verhaften. That's the purpose for the most part of police officers in the industrial age. Das ist die Hauptaufgabe von Polizeibeamten im industriellen Zeitalter. But it wasn't always like that. Aber es war nicht immer so. The purpose of police officers is not to catch criminals. Denn eigentlich die Aufgabe von Polizeibeamten soll nicht sein, Kriminelle That's zu fangen. A secondary thing. Das sollte sekundär sein. The primary is to prevent a crime. Sondern in erster Linie eine Straftat verhindern. So now in New York, if a crime occurs in a police officer's area, wenn jetzt ein Verbrechen passiert im Bereich eines Polizeibeamten, who's responsible? Wer ist verantwortlich? He is. Er. What? Was? Yes, he is. Ja, er ist es. He's responsible. And that empowers him as a leader. Und das ermächtigt ihn zum Führer. It takes us away from codependency. Das nimmt uns weg von Abhängigkeit. You know what codependency is? There a term in German for codependency? Gegenseitige Abhängigkeit. Yeah, it's codependency is a term in America. Das ist eine Handlung in Amerika. sorry, Atmar. Sorry about that. I almost killed that moth. Okay. Ich hätte fast diese Motte erwischt. I forgot Otmar was here. Okay. Okay. Codependency. Gegenseitige Abhängigkeit. Two people who abdicate personal responsibility. Das sind zwei Leute, die persönliche Verantwortung verleugnen. Communism produces codependency. Kommunismus erzeugt also Kodependenz auf breitesten Rahmen. Nobody wants to be responsible. Keiner will verantwortlich sein. Take care of me. Kümmere dich um mich. Right? I just want bread and water and maybe if I can leave the country once in a while. Ich will Brot und Wasser und vielleicht kann ich ein paar Mal auch auf Reisen gehen. And suddenly when capitalism is or let's say communism is gone. Wenn jetzt der Kommunismus auf einmal weg people ist, don't know how to be responsible. Dann haben die Leute kein Verantwortungsgefühl. And suddenly there's chaos. Und das ist Chaos. Because moral authority lacks. Weil es mangelt an moralischer Autorität. Now these police officers are held responsible. Diese Polizeioffiziere, Beamten werden verantwortlich gehalten. To prevent a crime. Dafür eine Straftat zu verhindern. How do you prevent a crime? Wie verhinderst du eine Straftat? Well, to catch a criminal, einen Kriminellen zu fangen, you got to find someone doing something wrong. Da musst du wen erwischen, der was Falsches tut. How do you prevent a crime? Aber wie verhindert man eine Straftat? You find people doing something right. Du findest Leute, die was richtig tun. And you encourage them. Und du ermutigst sie. And you thank them. Und du dankst ihnen. And you are an example to them. Und du bist ein Beispiel. So the police officer comes down the street. Der Polizeibeamte geht auf die Straße. He sees the guys playing basketball. Er sieht jemanden, der Basketball spielt. And he's interested. Er ist interessiert. Hey, thanks, you guys. You guys play great. Schön. Yeah. Gut, Jungs. Ihr thanks for having that. Thanks for having that young kid play with you. You guys are great. Schön, gut, dass ihr auch junge Leute, diese jungen Leute mitspielen lässt. Das ist gut. He's leading. Er führt. By example. Durch Beispiel. And he's thankful. Er ist dankbar. And he's encouraging. Er ermutigt. And suddenly the whole community becomes empowered. Und die ganze Gemeinschaft wird auf einmal by aufgebaut. A leader durch einen Führer, who's the servant of all. Der allen dient. This is Jesus in the Gospel of Mark. Das ist Jesus im Markus Evangelium. He's the ox. Er ist der Ochse. In Ezekiel 1:10. In Ezekiel 1:10. Right, the lion, the ox. Der Löwe, der Ochse. The man and the eagle. Der Mann und der Adler. And Jesus is the servant of all. Jesus ist der Diener aller. And it's amazing that only in the environment of grace can this moral authority thrive. Nur in einer Umgebung der Gnade kann diese moralische Autorität gedeihen, blühen? Yeah, thanks. Because the environment of grace says this. Weil in der Umgebung der Gnade, die sagt das. You have the right to make a mistake. Du hast das Recht, einen Fehler zu machen. You have the right to learn from your mistakes. Beziehungsweise du hast das Recht aus deinen Fehlern zu lernen. Like this, you have the freedom to learn from your mistakes. Du hast die Freiheit von deinen Fehlern zu lernen. Imagine a 5-year-old kid starts to play the piano. Stell dir vor, ein 5-jähriges Kind fängt an Klavier zu spielen. Formal authority. Formelle Autorität. I am the piano teacher. Ich bin der Klavierlehrer. I am here to find your mistakes. Ich möchte deine Fehler jetzt finden. Stop, that was a mistake. Fehler. Stop again. You keep making mistakes, child. Du machst ständig Fehler. Play slower and more precise. Spiel langsamer und präziser. And think when you play. Und denke beim Spielen. No, stop. You made another mistake. Schon don't do that. Mach don't hit nicht. That key. You hit the wrong key 4 times already. Du hast jetzt 4-mal auf die falsche Taste gedrückt. What do you think will happen to this kid? Was passiert mit diesem Codependency. Kind? Abhängigkeit. No sense of personal responsibility. Kein Gefühl der persönlichen Verantwortung. Here's the moral authority. Hier ist die moralische Autorität. Hi, Susie, how you doing? Hi, wie geht's dir? Okay, let's try this. Probieren wir das. Okay, go ahead. Yeah, don't be afraid of making mistakes. Hab keine Angst, Fehler zu machen. I want you to feel free. Ich möchte, dass du dich frei fühlst. I want you to concentrate. Konzentrier dich. I want you to do your best. Und tu das Beste. Okay? Go ahead, try. Komm, probier's. And she tries. Und sie probiert. I was in Korea with Inhae. Ich war mit Inhae in Korea. And she said tonight I have some music students coming over. Und sie sagte mir, jetzt hat sie ein paar Musikstudenten, and these die sie were, besuchen these werden. These were brilliant students. Die Studenten waren großartig. And they would in Inhae's classroom she has at her home she has 2 pianos. Und Inhae hat 2 Klaviere in ihrem Heim. And the student plays and she plays. Und der Schüler spielt und sie spielt. And the student is playing along and Inhae is listening. Die Schüler spielen und Inhae hört zu. And then she says, wait right there. Und dann sagte sie, warte. Watch the way I play that part. Hör jetzt zu, wie ich spiele. And then she plays it. Und sie spielt. And the student is watching. Und der Schüler hört Inhae genau, Inhae is demonstrating. Das heißt, die Inhae demonstriert. Now listen again. Schau. And then she says, try that, I'll be back in 20 minutes. Dann sagt sie, probier das, ich bin in 20 Minuten. Inhae walks out and says, I said, what are you doing? Die Inhae ist auf einmal rausgegangen. Ich fragte sie, was machst du jetzt? Sagte sie, ja, mein Student, der probiert jetzt was aus. When are you going back in? Meinen Schüler. Yeah, about 20 minutes. Wann kommst du wieder rein? In 20 Minuten. Right, moral authority. Moralische Autorität. And this is the power in the church. Und das ist wirklich eine Kraft in der Gemeinde. And what 1 Corinthians is all about. Das ist, worüber 1. Korinther spricht. I am determined to know nothing except Jesus Christ and Him crucified. Denn ich habe mir vorgenommen, nichts anderes zu kennen als Jesus Christus und ihn gekreuzigt. Now watch this, verse 3, and we'll begin the close. Vers 3 im Abschluss. I was with you in weakness. Ich war bei euch in Schwachheit. And in fear. Und in Furcht. And in much trembling. Und in vielen Zittern. And my message and my preaching were not in persuasive words of wisdom. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit. I was not full of myself. Ich war nicht gefüllt mit mir selber. But in demonstration of the Spirit and of power. Sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. That your faith would not rest on the wisdom of men, damit but on the power of God. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Isn't that beautiful? Ist nicht schön? Moral authority. Moralische Autorität. Being the servant of all. Der Diener aller. Building environments of trust. Eine Umgebung schaffen, erzeugen, wo Vertrauen herrscht. Managing things. Dinge, Angelegenheiten zu managen. But leading people. Aber Leute zu leiten. Being the servant. Ein Diener zu demonstrating, sein. Demonstrieren. Impartation. Hineinlegen in ihn. Finding people doing things right. Leute finden, die etwas richtig tun. This is what encouragement is all about. Das ist Ermutigung. I want to know nothing among you. Ich möchte nichts unter euch kennen. Except oder wissen, Jesus and him crucified. Als außer Jesus und ihn gekreuzigt. I'm not coming to Corinth full of myself. Ich komme nicht nach Korinth mit mir selber gefüllt. I was weak. Ich war schwach. I was fearful. Hab Furcht gehabt. I was gehabt. Trembling. Hab gezittert. I was not full of myself. Ich war nicht mit mir selbst I gefüllt. Was emptied. Ich war ausgelegt. I was trusting God for everything. Ich habe Gott in allem vertraut. You are my witnesses. Ihr seid meine Zeugen. And as I fellowship with you, und wie ich mit euch Gemeinschaft habe, and as you grow, und so wie ihr jetzt euch entwickelt, grow in Christ, entwickelt euch, wachst in Christus. Empty yourself. Entäußert euch, leert euch selbst aus. Christ crucified, empty yourself. Christus gekreuzigt, leert euch. Walk in moral authority. Und geht in moralischer Autorität, moralischen Autorität nach. Be the example. Seid Beispiel. But they'll think I'm stupid. Aber die werden glauben, ich bin they'll dumm. Think I'm foolish. Die werden glauben, ich bin töricht. Right. Ja. That's exactly right. Genau. Anyone who steps out to walk in moral authority, jeder, der in moralischer Autorität is going to be thought foolish. Wird für töricht. And when Jesus angesehen. Christ hung on that cross, und als Jesus Christus auf diesem Kreuz as an example, hang, als Beispiel, as a ransom, als Lösegeld, as the wisdom of God, als die Weisheit as Gottes, the power of God, die Macht as Gottes, everything we can think of, als alles, was wir uns nur vorstellen as können. He hung there, he was love. Als er dort gehangen ist, he war er was Liebe, long-suffering. War langmütig, he was patience. Geduldig. The joy set before him. Die Freude war vor ihm. As he hung there, he was the full manifestation of the nature of God before our very eyes. Und als er dort hing, da war er die volle Manifestation der Natur Gottes vor unseren Augen. But the world in its wisdom looks on and says foolishness. Doch die Welt in ihrer Weisheit sieht dahin und sagt Dummheit. What kind of wisdom empties itself? Welche Weisheit entäußert sich oder leert sich aus? Keine. And God would say, und Gott würde sagen, do you know what? Weißt du was? My foolishness, if I could, if I have foolishness and I don't, but if meine Torheit angenommen, wenn ich eine hätte. On the lower side of my wisdom. Am untersten Rand meiner Weisheit. On the simplistic, on the most simplistic side of my divine wisdom. Auf der einfachsten Seite meines göttlichen Weisheit. Is greater than any wisdom in this world. Ist noch immer größere Weisheit als irgendeine in der Welt bestehende. Because it's based in selflessness. Weil sie nämlich beruht auf Selbstlosigkeit. And the world is full of itself. Und die Welt ist übervoll mit sich selbst. This is the thing. Das ist es. And that's why Paul said, und deswegen sagt er, I don't want to know anything among you. Ich möchte unter euch nichts anderes wissen. I just want to see Christ, ich möchte Christus wissen, coming through you, der durch euch as you empty yourself. Geht oder euch füllt, während ihr euch and leert. Imagine the power, stellt dir vor, die Macht, that we die Kraft, would have as a church, die wir haben würden als Gemeinde, and the power we do have as a church, und die wir bereits haben als Gemeinde, because people walk in moral authority, weil die Leute in moralischer Autorität you don't, gehen. You don't need to be called pastor, du musst nicht als Pastor bezeichnet werden, um ein Diener aller zu sein. You don't need to be an elder, du brauchst nicht ein Ältester zu sein, um der Diener aller you zu don't sein. Need anything. Du musst nicht irgendetwas Jesus Äußeres had haben. No credentials. Jesus hatte keinerlei Titeln. And it's interesting, und es ist interessant, that Jesus would appear to Paul, dass Jesus dem Paulus erscheinen würde, Saul of Tarsus, Saul von Tarsus, and he would call him personally. Und hat ihn persönlich gerufen. Saul, Saul, why do you persecute me? Saul, Saul, warum verfolgst du mich? It's hard to kick against the pricks. Es ist schwer, gegen einen Stachel zu schlagen. Who are you, Lord? Wer bist du, Herr? I'm Jesus, who you persecute. Ich bin Jesus, den du verfolgst. And suddenly he was blind. Auf einmal war er blind. And then the Lord sends Ananias to him. Und der Herr schickt Ananias zu ihm. You go tell Paul, he's on the street called Straight. Du geh, sagt dem Paul, der auf einer Straße, die gerade genannt wird. His name was Saul at that time. Saulus hieß er. You go damals. Find Saul on the street straight street. Triff den Saul dort auf der Straße, die gerade heißt. And you tell him this. Und sag ihm das. I have chosen him. Ich habe ihn auserwählt. To be a vessel. Ein Gefäß zu sein. My vessel. Mein Gefäß. To bring my word to the Gentiles. Mein Wort zu den Heiden zu bringen. Suddenly he can see. Er sieht auf einmal wieder. Could you imagine Paul saying something like? Stell dir vor, der Paulus sagt so etwas. It's true. I'm an apostle now. Bin ich jetzt ein Apostel? Yeah, you are. Yeah. You are a chosen vessel. Ausgewähltes Gefäß. Well, I'll need papers. Ja, ich brauche irgendwelche Urkunden. Ich brauche Zeugnisse, Bestätigungen. You need any papers. Du brauchst. I need papers. What? Who's gonna believe me? Wir brauchen Ausweis, wer glaubt mir so? What am I supposed to do? Say, Jesus appeared to me. Soll ich sagen, Jesus erschien mir? And he told me I'm an apostle. Und er hat mir gesagt, ich bin jetzt fortan Apostel. Right. Ja. Who's gonna believe me? Wer wird mir glauben? Those diejenigen, who can sense moral authority. Die moralische Autorität wahrnehmen. They'll believe you when you demonstrate the Spirit of God to them. Die werden glauben, wenn du ihnen den Geist Gottes vordemonstrierst. So Paul's whole ministry, he was accused of having no credentials. Und immer wurde Paulus angeklagt, dass er eben keine Bestätigungen hatte, keine Zeugnisse. 2. Korinther 3. He's accused of having no credentials. Es wird ihm vorgeworfen, keine offizielle Bestätigung and zu haben. And he said to the Corinthians. Und dann sagte er den Korinthern: You are my papers. Ihr seid meine Bestätigung. You are my credentials. Ihr seid meine Zeugnisse. Your transformed lives. Eure Leben, die völlig verändert wurden, is my stamp from the Lord. Ist mein Stempel von Gott. Moral authority. Moralische Autorität is far more powerful. Ist viel mächtiger als formelle Autorität. Right? I don't have to wait till I'm promoted. Ich muss nicht warten, bis ich befördert werde. I walk before the Lord. Sondern ich wandle dem Herrn nach. By the way, we promote the people who we feel have walked in moral authority. Übrigens, wir tun diese Leute erhöhen oder befördern, bei denen wir den Eindruck haben, dass sie moralischer Autorität nachgehen. Isn't that a great thought? Ist es nicht wunderbar? That I have authority. Dass ich Autorität von Gott habe. And it starts und die fängt with an selflessness. Mit Selbstlosigkeit. It's authority. Es ist Autorität. It's the power of leadership. Die Kraft der Leiterschaft. In the kingdom of God. Im Königreich Gottes. It shall not be among you as with the nations. Es wird nicht so sein wie unter den Heiden bei euch. They rule. Die herrschen. But if you want to be the leader. Aber du möchtest der Führer sein. Matthew chapter 20. Matthäus 20. Then you be the servant of all. Wenn du der Führer sein willst in Matthäus 20, dann sei der Diener aller. Okay. And there we go. Da ist es. Demonstrating the Spirit of God. Den Geist Gottes demonstrieren. Through simple trust. Durch einfaches Vertrauen. In the one who died for us. In den, der für uns starb. Through selflessness. In Selbstlosigkeit. That's it. Und das ist es. And that's it. So ist es. And just by the way, this Bible is formal authority. Diese Bibel ist formelle Autorität. It is institutionalized moral authority. Es ist institutionalisierte moralische Autorität. And when it becomes part of my life, wenn sie Teil meines Lebens wird, then I walk in the power of moral authority. Dann gehe ich in der Macht oder in der Kraft von moralischer Autorität. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel, our lives are short. Unser Leben ist kurz. There's so much to do, and es gibt so viel zu tun. So many to help. Und so vielen muss geholfen werden. Leadership is such an important thing. Leiterschaft ist etwas so Wichtiges. Our relationships are so important. Unsere Beziehungen sind so wichtig. And yet so many people suffer under management. Und so viele Leute leiden unter Management. At work, in der Arbeit. In the school, in den Schulen. Their power stripped away. Die Kraft ist weggerissen worden. Minimized. Reduziert worden. Codependency. Und dann ist Abhängigkeit. Is everywhere. Überall sieht man das. Father, we pray. Vater, wir beten. That you would teach us more and more. Dass du uns mehr und mehr lehren mögest. To be personally responsible to you. Dir gegenüber persönlich verantwortlich zu sein. And to walk selflessly. Und selbstlos zu gehen, in the authority of heaven, zu leben, in der Autorität des Himmels, demonstrating your spirit, deinen Geist zu demonstrieren, as leaders in this world, als Leiter, Führer in dieser Welt. We are the light of the world. Wir sind das Licht der Welt. We thank you for that. Dafür danken wir dir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.